Ich sitze hier in meiner Ecke, denke über mein Leben nach, denke darüber nach, wie es war, da hat alles noch Spaß gemacht. Meine Gedanken sind durcheinander, die Dunkelheit trübt sie. Ach mir, ja, ich bin allein, ja, Stille, ich lieb sie. Vieles geht mir durch den Kopf, Gedanken lassen mich nicht mehr los, überlappen sich, ich schmerz, ich fühl mich klein. Doch ich bin schon groß, Verantwortung zieht mich zurückzuziehen. Ich habe Angst vor ihr, sie stürmt los, ich in die Knie, irgendwie ist mir schwindlig. Ich komm nicht mit dem Glas, überflutet alles wie Hochwasser. Ich kann mich nicht fettern, find kein Halt und noch kein Pflaster. Kann mir mehr helfen, die Wunden zu stark, es entstehen Namen. Ich bin mundvoll geworden, denn Leute reden von sich, stellen mir keine Fragen, was soll ich denn tun? Ich hab keinen Rückhalt, niemand gibt mir die Hand, das Wertgefühl ertrunken. Kleines Individuum steht am Beckenrand, ich fühl mich verloren, fall in die Dunkelheit, alles ist vorbei. Nein, ist es nicht, aber da kenn ich wieder, dass die Sonne scheint. Und wir sind allein, allein auf dieser Welt. Jeder Idiot auf sich gestellt. Geld macht Angst, Liebe, Freude, Trauer, Ruhm. Am Ende hat jeder mit sich selbst zu tun. Und wir sind allein, allein auf dieser Welt. Jeder Idiot auf sich gestellt. Geld macht Angst, Liebe, Freude, Trauer, Ruhm. Am Ende hat jeder mit sich selbst zu tun. Und jetzt sitze ich hier, gegenüber ist mein Spiegelbild. Trotz frech wird es immer größer, bis es den ganzen Spiegel füllt. Es lacht mich aus, zeigt mit seinen fetten Fingern auf mich. Er will mich auf den Boden, doch dahin begebe ich mich nicht. Ich spreche ihn an, was bist du, nur warum sitze ich hier alleine? Was habe ich denn Falsches getan? Ich bin sozial, aber Freunde habe ich keine. Ich wollte niemanden verletzen, aber egal welche Entscheidung man trifft, es besser für dich und mich gehört er doch nicht. Ich bin die Bitch, ich bin der Arsch, okay, scheiße, doch damit kann ich leben. Aber dass deswegen alles auseinander geht, kann ich nicht verstehen. Aber nun ist es so, es geht ganz zurück. Ich will einfach ausrasten, ich schwöre mein Spiegel. Ich will mich nicht sehen, keiner soll mich anfassen. Niemand soll mit mir reden, ich will nicht mehr kommunizieren. Ich werde mein restliches Leben dahin vegetieren. Und kein Mensch, aber auch keiner wird verstehen, was ich hier schreibe. Aber warum soll ich denn erklären, ich bin doch sowieso allein. Und wir sind allein, allein auf dieser Welt. Jeder Idiot auf sich gestellt. Geld macht Angst, Liebe, Freude, Trauer, Ruhm. Am Ende hat jeder mit sich selbst zu tun. Und wir sind allein, allein auf dieser Welt. Jeder Idiot auf sich gestellt. Geld macht Angst, Liebe, Freude, Trauer, Ruhm. Am Ende hat jeder mit sich selbst zu tun. Und wir sind allein, allein auf dieser Welt. Jeder Idiot auf sich gestellt. Geld macht Angst, Liebe, Freude, Trauer, Ruhm. Am Ende hat jeder mit sich selbst zu tun. Und wir sind allein, allein auf dieser Welt. Jeder Idiot auf sich gestellt. Geld macht Angst, Liebe, Freude, Trauer, Ruhm. Am Ende hat jeder mit sich selbst zu tun.